Erster Jahwe sprach zu Josua. Zweiter Jahwe sagte, sprich zu den Israeliten. Bestimmt die Zufluchtsstädte. Ich habe euch durch Mose davon erzählt. Dritter, ein Mann, der jemanden aus Versehen tötet, soll dorthin fliehen. Die Städte sind ein sicherer Ort vor dem Bluträcher. Vierter, er soll in eine Stadt fliehen und zum Stadttor gehen. Dort erzählt er den wichtigen Männern seine Geschichte. Sie nehmen ihn auf, und er darf dort wohnen. Fünfter, wenn der Bluträcher kommt, dürfen sie den Mann nicht ausliefern. Er hat seinen Nächsten nicht absichtlich getötet. Sie waren vorher keine Feinde. Sechster, er soll in der Stadt bleiben, bis die Gemeinde über ihn urteilt. Er bleibt auch, bis der Hohepriester stirbt. Danach darf der Mann in seine Heimatstadt zurückkehren. Siebter, sie wählten Kedes in Galiläa im Gebirge Naphtali. Sie wählten auch Sichem im Gebirge Ephraim. Und sie wählten Kirjat Arba, das ist Hebron, im Gebirge Juda. Achter, jenseits des Jordans, östlich von Jericho, wählten sie weitere Städte. Sie wählten Bezer für Ruben, Ramot für Gad und Golan für Manasse. Neunter, diese Städte waren für alle Israeliten und Fremde. Wer jemanden aus Versehen tötete, konnte dorthin fliehen. So konnte der Bluträcher ihn nicht töten, bevor die Gemeinde über ihn urteilte.